Das sah wohl der Reisende, der 1790 in der Postkutsche von Halle nach Kassel fuhr. Lautlos malten die Räder im Schnee, die flache Mondnadel heftete Kiefernborten ans Morgenrau, die anderen Passagiere, baumelnde Gesichtergirlande an fahrenden Wänden, röchelten im Dreiviertelschlaf. Da sprang er aus dem Waldrand übern Graben. Straffes, grauschwarzes Indianerhaar hing ihm neben dem starren Gesicht. Scharlachrock und Beinkleider machten lange Fetzen von oben nach unten. Im Schnee zerliefen zwei hornige Barfüße. Und während noch die Augen im fahrenden Gesicht am Fenster größer wurden, raschelte es bereits wieder im schwarzknochigen Unterholz. Wetzel war verschwunden. Johann Karl Wetzel, geboren 1747 zu Sondershausen, Autor des Hermann, der Wilhelmine Arendt, des rasenden Belphegor. Weh mir, dass ich ein Deutscher bin, denn ich muss seinen Namen erst erläutern. Er hatte die unglückliche Idee, dass er von keinem Menschen, von keinem Vorurteil abhängen wollte, wie schöne Anerbietungen man ihm auch von verschiedenen Seiten getan hat. 1786 kehrte er ernüchtert von Wien zurück. In der Tasche 220 Taler. Er setzte sich an den groben Holztisch der elterlichen Hütte und teilte die lächerliche Summe ein auf 10 Jahre. Das ergab pro Monat 18 D-Mark. Von nun an lebte er völlig einsam, floh die Spur alles dessen, was Mensch heißt, ging nie bei Tag aus, durchstreifte von Einbruch der Nacht bis zum Morgengrauen die Wälder, genoss nichts als dünnen Eichelkaffee und Pellkartoffeln. Da er noch länger lebte, als er gefürchtet hatte, erbarmte sich seiner schließlich der Hof von Schwarzburg-Sondershausen und ließ ihm täglich 5 Groschen reichen. Noch muss dies angeführt werden. Seine und seiner Familie Begriffe standen schon in seinen frühesten Jahren in solchem Gegensatz, dass er bereits als Kind den Glauben merken ließ, er sei nicht von diesen Eltern gezeugt und geboren. Daher fruchteten ihre Erziehung, ihre Worte, ihre Züchtigungen nichts an ihm. Seiner Mutter, die ihm analphabetisch besorgte Briefe schrieb und zur Unterwürfigkeit gegenüber den Großen dieser Erde weinerlich riet, antwortete er hart, er würde ihr nicht gehorchen. Gegen sie hätte er keine Sohnespflichten. Er könne höchstens ihr Pflegekind sein. Wie wäre es denn möglich, dass sie solch einen Sohn wie ihn habe gebären können? Er hinterließ einen hohen Stoß Papier mit der Aufschrift Opera de Vezzelli. Das wäre allerdings allzu einfach, jenen als schlichtweg verrückt abzutun. Ich wiederhole, wer in Deutschland den Belphegor kennt, es werden hoffentlich immerhin noch 3 Mann die Hand heben, wird anders urteilen. Es handelt sich vielmehr um ein nicht seltenes literarisches Phänomen. Die Schreckensmänner. Ein Begriff entlehnt von unser aller Mutter der großen französischen Revolution von 1789. Im vorliegenden Fall allerdings nicht Männer der Tat, sondern Objekte der Abteilung kulturelles Wort, wie es bei uns im Westen so reizend blödsinnig heißt. Und ihre Kennzeichen sind mannigfach und immer wieder hübsch gleichmäßig vorhanden. Arm geboren sind sie, unter unglücklichen Familienverhältnissen aufgewachsen, brennend scharfen Geistes übervoll und der, da auf einen bösen Boden gepflanzt, nichts weniger als angenehm. Ihre spätere Entwicklung ist häufig eine Frage der körperlichen Konstitution. Wem Allah die Knochen eines Ochsen verliehen hat, dass er mit jeder Hand einen Zentner heben kann, überlebt die grausamen Entbehrungen leichter, hat weniger Angst, wird wütender, wenn auch vielleicht nicht ganz so giftig, als der, der bei jedem Wort husten muss. Ihre schöpferische Kraft ist meist gering, desto größer ihre zerstörerische. Allbedeutend können sie da werden, wo die Erfindung, ihre schwächste Seite, entfällt. Sie sind mit ihrer überscharf gewetzten Beobachtungsgabe, ihrer allumfassenden Rücksichtslosigkeit, die geborenen Autobiografen. Dadurch, dass an ihnen das Missverhältnis zwischen einem Geist erster Größenordnung und seiner armseligen Umgebung handgreiflich, im wahrsten Sinne des Wortes schreiend wird, erhalten sie den Rang von Sprechern des vierten Standes. Die besser gestellten Gesellschaftsschichten, die Gebildeten, lernen ja von früh auf flüssig zu reden, vom Handeln und Regieren noch ganz zu schweigen. Das arme, seine Energien in körperliche Arbeit völlig verbrauchende Volk aber, das sprachlos preisgegebene, ist fast immer ohne adäquates Mundstück. Hier springen die Schreckensmänner ein. Oder präzis düsterer, sie springen ins Leere. Denn sie haben höchstes literarisches Niveau. Deswegen liest sie der Arbeiter nicht. Und über die verwildert medusischen, ätzend herausgezischten Interieurs von jenseits des Stücks rumpft der Gebildete die feine Nase. Auch nach dem Tode noch trifft sie also der gleiche Fluch wie zur Zeit ihres bisschen Lebens. Sie gehören nur sich selbst und ihren finsteren Chorgenossen. Im Leben versagt man ihnen das Brot, im Tode sogar den Stein. Gewiss, jede Nation kann dergleichen Schreckensmänner aufweisen. Aber unbesorgt, die größte Zahl kann das heilige römische Reich deutscher Nation aufweisen. Wir brachten und bringen in überwältigender Anzahl die servilsten, die zahmsten, die königstreuesten Literasten hervor. Da ist es nicht mehr als recht und billig, dass wenigstens eine kleine Stunde einmal den Wildesten gewidmet werde. Basedow sei, und nicht zum letzten Mal heute Abend genannt, oder der große Bürger Johann Heinrich Voss, der freilich als unschätzbares Pfand die Statur des Donnerers Thor mit auf den Lebensweg bekommen hatte und der, Enkel eines mecklenburgischen Leibeigenen, Sohn eines Dieners, die französische Revolution auch da noch bejahte, wo sich die Hausbesitzer zurückzogen. Auch er ein Modellfall schreckensmännisch-deutscher Dichtung und Gelahrtheit. In unserer augenblicklichen kulturellen Situation, dieser christlich-abendländischen, heißt ein Zurückgehen auf Leute wie ihn fortschreiten. 200 Jahre sind es her, dass zu Hameln an der Weser einer unserer bedeutendsten Schreckensmänner geboren wurde. Bedeutend deswegen, weil an ihm am reinsten Gaben und Begrenzungen jener Menschenklasse darstellbar sind. Karl Philipp Moritz. Man gehe uns doch mit den ausländischen großen Psychologen Balzac oder Dostojewski, denen wir angeblich nichts Gleiches an die Seite zu stellen hätten. Die Selbstbiografie des Anton Reiser ist ein seelisches Hochland für sich. Bauen wir uns aus Zitaten die typische Jugend eines Schreckensmannes auf. Die ersten Töne, die sein Ohr vernahm und sein aufdämmernder Verstand begriff, waren wechselseitige Flüche und Verwünschungen des unauflöslich geknüpften Ehebandes. In seiner frühesten Jugend hat er nie die Liebkosungen zärtlicher Eltern geschmeckt, nie nach einer kleinen Mühe ihr belohnendes Lächeln. Es war ihm beinahe, als müsse es beständig gescholten sein. Und ein freundlicher Blick, den er einmal erhielt, war ihm etwas ganz Sonderbares, das nicht recht zu seinen übrigen Vorstellungen passen wollte. Im 8. Jahr bekam er eine Art auszehrender Krankheit. Man gab ihn völlig auf. Und er hörte beständig von sich reden wie von einem, der schon wie ein Toter betrachtet wird. Seine Base, der er doch etwas lieber als seinen Eltern zu sein schien, ging endlich mit ihm zu einem Arzt. Und eine Kur von einigen Monaten stellte ihn wieder her. Man beachte die steinerne Bitterkeit der Formulierung. Und es ist nur einer von 100 Kommentaren zum vierten Gebot. Kaum war er einige Wochen gesund, als ihn gerade bei einem Spaziergang mit seinen Eltern auf das Feld, der ihm etwas sehr Seltenes und eben daher desto reizender war, der linke Fuß zu schmerzen anfing. Am dritten Tag war die Geschwulst schon so gefährlich geworden, dass man zur Amputation schreiten wollte. Antons Mutter saß und weinte. Sein Vater gab ihm 2 Pfennige. Am Tage vor der beschlossenen Amputation kam ein mitleidiger Schuster zu Antons Mutter und brachte ihr eine Salbe, durch deren Gebrauch sich die Entzündung im Fuß während weniger Stunden legte. Zum Fußabnehmen kam es nun nicht. Aber der Schaden dauerte dessen ungeachtet 4 Jahre lang, in welcher Zeit Anton oft unter unsäglichen Schmerzen alle Freuden der Kindheit entbehren musste. So also wächst Anton Reiser, alias Karl Philipp Moritz, auf. Armut im Elternhaus, Zwietracht zwischen Vater und Mutter, Stiefbrüdern und Geschwistern, Krankheit und volkstümlich abergläubischer Widersinn. Denn der Vater ist leidenschaftlicher Quietist und Anhänger der Madame Guyon. Stundenlang sitzt er täglich mit geschlossenen Augen da, um die Stimme Gottes zu vernehmen und sich von der Sinnlichkeit abzuziehen. Die gedankenlose Mutter ist zwar nominell Lutheranerin, aber im Grund aller wehrwölfigen Atavismen der Primitiven voll. Von seinem 2. und 3. Jahr an erinnert er sich der höllischen Qualen, die ihm die Märchen und Ausdrücke seiner Mutter und seiner Base im Wachen und im Schlafe machten. Wenn der Wind mit sonderbarem Getön durch die Hütte pfiff, so nannte seine Mutter dies den handlosen Mann, ohne weiter etwas dabei zu denken. Wie manche grauenvolle Stunde, wie manche schlaflose Nacht hat dieser handlose Mann ihrem Sohn noch lange nachher gemacht. Als selbstverständliche Reaktion auf Krankheit, oft kann er ganze Vierteljahre lang das Haus nicht verlassen, auf das Toben und Schelten der Eltern, den Spott der Nachbarskinder, kurz zur Austarierung der eigenen dürftigsten Existenz, erfolgt die totale Wendung des Kindes nach innen. Wichtigstes Hilfsmittel, früh und auch späterhin, wird die ihm jeweils zugängliche Literatur. Und es ist, Gottlob, nicht nur Engelbrechts, eines Tuchmachergesellen zu winzen an der aller Beschreibung von dem Himmel und der Hölle, sondern vor allem das Buch, dessen Wirkung noch längst nicht genügend gewürdigt worden ist und auf dessen ganz besondere Beziehung zu den deutschen Schreckensmännern ich hier ausdrücklich hinweisen möchte. Die Insel Felsenburg. Aus keinem anderen Buch, Karl Gottlob Kramer vielleicht ausgenommen, hat sich in jenem Jahrhundert des Absolutismus der einfache Deutsche so viel Trost gelesen wie aus dieser überall in jeder Familie verbreiteten Utopie. Das liegt ganz simpel daran, dass sich darin bei einer allgemein düsteren Weltansicht der Begriff der unabhängigen Einsamkeit mit dem einer patriarchalisch organisierten Gesellschaft paart. Nicht nur Wetzel und vor allem Basedow waren davon beeinflusst. Auch Johann Heinrich Voss las es in seiner Neubrandenburger Zeit Tag und Nacht und hatte eine umfängliche Fortsetzung dazu geschrieben, die leider verloren gegangen ist. Was Wunder, wenn auch der arme Anton Reiser sich dort begierig ansiedelt. Oft musste er ganze Nächte hindurch wimmern und klagen und die abscheulichsten Schmerzen alle Tage beim Verbinden erdulden. Am häufigsten las er, wenn er seinen jüngeren Bruder wiegte. Und wenn es ihm damals an einem Buche fehlte, so war es, als fehle es ihm an einem Freund. Durch seine Base bekam er die Insel Felsenburg in die Hände, die er nun heimlich und verstohlen und gleichsam mit unersättlicher Begierde verschlang. Dies waren einige der süßesten Stunden in seinem Leben. Und das Spiel seiner Einbildungskraft machte ihm damals oft wonnevollere Stunden, als er je nachher wieder genossen hat. Weil nun seine Träume größtenteils sehr lebhaft waren, so fiel es ihm ein, dass er auch wohl am hellen Tage träume und die Leute um ihn her, nebst allem, was er sah, Geschöpfe seiner Einbildungskraft sein könnten. Er fürchtete sich vor sich selber, so oft ihm dieser Gedanke einfiel. Der ihm später allerdings zuweilen zum Trost ausschlägt. Lass die Peiniger brüllen und lachen, sie existieren ja gar nicht. Einige Wochen darf der aufgeweckte Knabe einmal eine lateinische Schreibschule besuchen, was aber den Eltern sogleich wieder zu teuer wird. Er muss abgehen und greift in seiner Verzweiflung, wie brennend gern möchte er doch lernen, zu einem, zumal an einem Kinde, erstaunlichen Verfahren. Anstatt dass er sich bemühte, weiter heraufzukommen, tat er nunmehr das Gegenteil und sagte entweder mit Fleiß nicht, was er doch wusste, oder legte es auf andere Weise darauf an, täglich einen Platz herunterzukommen, welches sich der Konrektor und seine Mitschüler nicht erklären konnten und ihm oft ihre Verwunderung darüber bezeigten. Anton allein wusste die Ursache davon und trug seinen geheimen Kummer mit nach Haus und in die Schule. Jede Stufe, die er auf die Art freiwillig herunterstieg, kostete ihn 1000 Tränen, die er heimlich vergoss. Aber so bitter die Arznei war, die er sich selbst verschrieb, so tat sie doch ihre Wirkung. Er hatte es selber so veranstaltet, dass er gerade am letzten Tage der Unterste werden musste. Allein dies war ihm zu hart. Die Tränen standen ihm in den Augen und er bat, man möchte ihn nur noch heute an seinem Orte sitzen lassen. Morgen wolle er gern den untersten Platz einnehmen. Jeder hatte Mitleid mit ihm und man ließ ihn sitzen. Den anderen Tag war der Monat aus und er kam nicht wieder. Ja, was machen wir jetzt mit dem Jungen? Kosten darf es nichts. Also stecken wir ihn irgendwo in die Leere. Und wenn es beim Hutmacher Lohnstein zu Braunschweig ist. Rührend sind vorher die Spekulationen Antons. Überhaupt pflegte er in seiner Kindheit durch den Klang der Eigennamen von Personen oder Städten zu sonderbaren Bildern und Vorstellungen von den dadurch bezeichneten Gegenständen veranlasst zu werden. Die Höhe oder Tiefe der Vokale in einem solchen Namen trug zur Bestimmung des Bildes das meiste bei. So klang der Name Hannover beständig prächtig in seinem Ohr. Und ehe er es sah, war es ihm ein Ort mit hohen Häusern und Türmen und von einem hellen und lichten Ansehen. Braunschweig, das schien ihm länglich, von dunklerem Aussehen und größer zu sein. Bei dem Namen Lohenstein nun dachte sich Anton ungefähr einen etwas langen Mann, deutsch und bieder, mit einer freien, offenen Stirn. Natürlich ist es, dergleichen Sinnesvikariat Lügen zu strafen, genau umgekehrt. Ein kleiner, schwarzblasser, bittersüßer Mann. Einer der Stillen im Lande, der viele Lehrlinge beschäftigt. Kluge Betriebe leben ja von so billigen Arbeitskräften. Über die Butter macht er ein Kreuz, ehe sie in die Speisekammer getragen wird, damit ja nicht einer der halb Verhungernden sich heimlich ein hauchdünnes Scheibchen abzuschälen wage. Beim Eintritt sieht Anton an der Stubenwand eine allegorische Darstellung der fünf Sinne. Sie werden soeben überfirnest. Und die Erinnerung an den Geruch davon, welcher einige Wochen dauerte, war bei Anton nachher beständig mit der Idee von seinem damaligen Zustande vergesellschaftet. So oft er einen Firnisgeruch empfand, stiegen unwillkürlich alle die unangenehmen Bilder aus jener Zeit in seiner Seele auf. Und umgekehrt, wenn er in eine Lage kam, die mit jener einige Ähnlichkeiten hatte, glaubte er sogleich einen Firnisgeruch zu empfinden. Denn seine Lage ist ausgesprochen unangenehm. Zunächst bekommt er eine schwarze Schürze, wie andere Lehrburschen auch. Und vermittelst Einschaltung seiner mächtigen Einbildungskraft erträgt er die ersten Monate durchaus leidlich. Freut sich vor allem der vom Elternhaus her ungewohnten festen Ordnung. Er fand wirklich eine Art von Vergnügen beim Auskehren, Holzspalten und Wassertragen. Seine Fantasie kam ihm aber auch dabei sehr zustatten. Oft war ihm die geringe Werkstatt ein Tempel, worin er diente. Des Morgens zündete er unter den großen Kesseln das heilige belebende Feuer an, wodurch nun den Tag über alles in Arbeit und Tätigkeit erhalten und so viele Hände beschäftigt wurden. Er betrachtete dann dies Geschäft wie eine Art Amt, dem er in seinen Augen eine gewisse Würde erteilte. Bald aber entscheidet der Pietist Lohenstein, der mit einer lässigen Handbewegung Mitmenschen richtet, dass Satan seinen Tempel in Antons Herzen schon so weit aufgebaut habe, dass er schwerlich wieder zerstört werden könne. Und, so geht ja gern die Logik der Lehrherren, da mit Antons Seele doch weiter nichts anzufangen sei, so müsse man wenigstens von seinem Körper allen möglichen Gebrauch machen. Anton musste fast alle Wochen nachts mit den anderen Lehrburschen aufbleiben, um die geschwärzten Hüte aus dem siedenden Färbekessel herauszuholen und sie dann unmittelbar anschließend in der vorbeifließenden Oker zu waschen, wo zu dem Ende erst eine Öffnung in das Eis musste gehauen werden. Dieser oft wiederholte Übergang von der Hitze zum Frost machte, dass Anton beide Hände aufsprangen und das Blut herausspritzte. Oft musste er in der bitteren Kälte den ganzen Tag über in einer ungeheizten Stube Wolle kratzen. Dies war ein glücklich ausgesonnenes Mittel des Herrn Lohenstein, um Antons Arbeitsamkeit zu vermehren. Denn wenn er nicht vor Kälte umkommen wollte, musste er sich rühren, so viel nur in seinen Kräften stand, dass ihm oft abends beide Arme wie gelähmt und doch Hände und Füße erfroren waren. Bezeichnend, dass ihm am allerwohlsten noch, oder präziser, am wenigsten Elend im Trockenloch ist. Dies war ein in die Erde gemauertes, oben mit Backsteinen zugewölbtes Loch, worin gerade ein Mensch aufrecht stehen und ungefähr zwei Kinder sitzen konnten. In dieses Loch wurde ein großes Kohlenbecken gesetzt und an den Wänden umher die mit Scheidewasser bestrichenen Hasenfelle aufgehangen. Hier, in der Enge des Orts, der nur durch die Glut der Kohlen schwach erleuchtet wurde, brachte er die seligsten Stunden zu. Herzbrechend amüsant zu lesen, wie Anton nach der, dabei doch so gut wie ungekannten Gelehrsamkeit sehnsüchtig blickt wie in ein gelobtes Land. Und auch später bleibt ihm die Verehrung des Geistes, diese herrliche Wissbegier, die die Schreckensmänner letztlich als Angehörige einer zukunftsreichen Bevölkerungsschicht auszeichnet. Jung, das sind nämlich nur die Kaiser und Völker, die ihr höchstes Ideal im fleißigen Intellektuellen sehen. Ein Prediger, der gegenüber wohnte, stand zuweilen in seiner schwarzen Kleidung vor der Tür. Und Anton konnte oft ehrfürchtig und im Ernst untersuchen, ob ein solcher auch wohl ein Mensch wie andere Menschen sein möchte. Was die Verfertigung eines Buches anbetraf, so war ihm das damals schon eine so erhabene Idee. Ein Buch war ihm eine so heilige und wichtige Sache, deren Hervorbringung er kaum einem Sterblichen, wenigstens keinem noch lebenden Sterblichen zutraute, der also gegessen, getrunken, geschlafen hätte wie er. Er dachte sich einen solchen Mann wie eine unter Menschen wandelnde Gottheit. Die Gottheit selbst allerdings ist ihm wie allen Schreckensmännern bereits im Kindesalter verdächtig geworden. Ihm ward ein kleines Buch geschenkt, das von einer frühen Gottesfurcht handelte und Anweisung gab, wie man schon vom 6. bis zum 14. Jahr in der Frömmigkeit wachsen könne. Anton las also den Abschnitt für Kinder von 9 Jahren und fand, dass es noch Zeit sei, ein frommer Mensch zu werden, dass er aber schon 3 Jahre versäumt habe. Dies erschütterte seine ganze Seele. Er warf sich in einem Verschlag bei der Werkstatt nicht auf die Knie, sondern aufs Angesicht nieder, flehte zu Gott und bat ihn, wie ein Missetäter, über den schon der Stab gebrochen ist, um sein Leben. Denn ihm fiel ein, dass er mehr als 20 Mal auf der Straße gerannt war, gesprungen und mutwillig gelacht hatte. So war Anton nun noch als Kind, durch die besondere Führung, die ihm die göttliche Gnade hatte angedeihen lassen, ein völliger Hypochondrist geworden, der um den Genuss seiner Jugend schändlich betrogen wurde, dem die zuvorkommende Gnade den Kopf verrückte. Auch späterhin bestätigt sein Freund Klischnick, dass Moritz an nichts weniger als an Unsterblichkeit und dergleichen glaubte. Denn nach Unsterblichkeit sehnet sich nur der Himmelgeborene, aber Vernichtung ist süß dem müden Waller im Staube. Selbst der Gedanke an seine eigene Zerstörung war ihm nicht nur angenehm, sondern verursachte ihm sogar eine Art von wollüstiger Empfindung, wenn er sich des Abends, ehe er einschlief, das Auseinanderfallen seines Körpers lebhaft dachte. Es wäre ja auch etwas viel verlangt, sich die ewige Wiederkunft eines solchen Daseins zu wünschen. Jedenfalls vermag aller Unterdrückung nicht, den unseligen Überschuss an Intelligenz im Kinde zu ersticken. Bewundernswert sind die zahllosen Beispiele im großen Buch vom Anton Reiser. Nicht minder erstaunlich die Gabe der Selbstbeobachtung, als auch die Schärfe der Aufnahmen von inneren Ereignissen, die sich dank ihrer dämmerigen Beleuchtung im Allgemeinen dem normalen Blick entziehen. Ungemein reizend klang ihm der Ausdruck, der so oft in den Predigten des Pastors Paulmann vorkam: die Höhen der Vernunft. Dies hatte aber seine besonderen Ursachen, deren Erklärung nicht unnütz sein wird. In Hannover früher war ein gewisser Turm für ihn immer ein äußerst reizender Gegenstand gewesen. Er betrachtete ihn mit Entzücken und beneidete oft die Stadtmusikanten, die oben auf der Galerie standen, um des Morgens und Abends hinunterzublasen. Stundenlang konnte er diese Galerie betrachten, die ihm von unten so klein schien, dass sie ihm nicht bis an die Knie reichen würde, und über die doch kaum die Köpfe der blasenden Stadtmusikanten hervorragten. Und vollends das Zifferblatt, das nach der Versicherung verschiedener Leute, die oben gewesen waren, so groß sein sollte wie ein Wagenrad. Dies alles erregte seine Neugierde im höchsten Grade, so dass er oft ganze Tage lang mit nichts als dem Gedanken und dem Wunsch umging, diese Galerie und dies Zifferblatt einmal in der Nähe betrachten zu können. Nun konnte man auf dem Turm in Hannover durch die Schalllöcher, welche über der Galerie offen standen, auch die Glocken sehen. Von der Größe dieser Glocken, die sich mit ihrer ungeheuren Wölbung emporhoben, hatte er von Kindheit an gehört und seine Einbildungskraft vergrößerte das Bild in seiner Seele noch zu unzähligen Malen. Bei seinen Schmerzen nun, die er am Fuße erduldete, bei aller Bedrückung von seinen Eltern, worunter er seufzte, was war sein Trost? Was der angenehmste Traum seiner Kindheit? Was sein sehnlichster Wunsch, über den er oft alles vergaß? Was anderes als die nahe Beschauung des Zifferblattes und der Galerie am Neustädtischen Turm zu Hannover und der Glocken, die darin hingen. Das Bild wich nie aus seinen Gedanken. Es verfolgte ihn nach Braunschweig und schwebte ihm dort oft in nächtlichen Träumen auf hohen Treppen in tausend labyrinthischen Krümmungen vor. Wo er den Turm hinaufstieg, auf der Galerie stand und mit unaussprechlichem Vergnügen das Zifferblatt betastete und dann inwendig nicht nur die große Glocke, sondern noch unzählige andere kleinere, nebst mehr wunderbaren Dingen, dicht vor Augen sah. So oft nun der Pastor Paulmann von den Höhen der Vernunft sprach, so dachte Anton mit Entzücken an die Höhen seines geliebten Turmes. Und der Ausdruck presste ihm Tränen der Wehmut aus den Augen. Er geht nämlich gerne in die Kirche, weil er zweierlei dort findet. Einmal die einzige ihm, dem vom Schulbesuch ausgeschlossenen, mögliche Berührung mit Geistigem. Und zweitens, ein Komödiant könnte einen Pfarrer lehren, sein Ideal eines mitreißend Wirkenden. Jenes Gemisch von Lehrer, Schauspieler, Mahner, Deklamator und Scharlatan, wie es ihm zeitlebens stets in eins verschwommen ist. Als die mit abgefeimt unangreifbarer Technik vorgenommenen Misshandlungen durch den Lehrherrn endlich untragbar werden, ein Beispiel von Kinderarbeit, nur noch den allerdings weinerlicher vorgetragenen Schilderungen bei Dickens zu vergleichen, auch ein Schreckensmann erster Klasse und trotz der gemütlichen Einzelheiten viel bösartiger als man meint, da endlich beschließt Anton, sich stumm von der Fülle hinterm Haus in die winterlich schwarz-weiße Oker sinken zu lassen. Ein Mitlehrling zieht ihn heraus. Aber man duldet den nunmehr als endgültig verworfen gekennzeichneten nicht länger im frommen Hause. Der überdrüssige Vater kommt ihn abzuholen, gibt ihm kurzerhand seinen Fluch. Und in so angenehmer Gesellschaft wandert Anton zu Fuß zurück nach Hannover. Das Herz des Vaters war gegen ihn kalt und verschlossen. Denn dieser betrachtete ihn völlig als einen, in dessen Herzen Satan einmal seinen Tempel errichtet habe. Und das bei einem 13-jährigen Kinde. Barmherziger Himmel, unbarmherzige Priester. Es wurde unterwegs nicht gesprochen, sondern sie wanderten immer stillschweigend fort. In der wiederum sporadisch besuchten erbärmlichen Vorstadtschule zeichnet Anton sich dennoch derart aus, dass es endlich durch Vermittlung von Lehrern, nicht der eigenen Eltern, die Eltern von Schreckensmännern sollen sich bloß vorsehen, gelingt, ihm freien Unterricht und Bücher zu verschaffen. Aber wie sehr wurde seine Freude niedergeschlagen, da sein Vater ihm ganz kaltblütig sagte, er dürfe, wenn er studieren wolle, auf keinen Heller von ihm rechnen. Wenn er sich selbst Brot und Kleider zu verschaffen imstande sei, so habe er gegen sein Studieren weiter nichts einzuwenden. In einigen Wochen würde er von Hannover wegreisen, und wenn Anton alsdann noch bei keinem neuen Meister wäre, so möchte er sehen, wo er unterkäme. Für einen Vater freilich eine etwas bequeme Art, sich auszudrücken. Einem mitleidig interessierten Pfarrer gelingt es, ein winziges Stipendium für ihn zu erbitten, vom Vater der Königin Luise. Nebenbei bemerkt, was haben wir doch unseren Fürsten und Vorgesetzten nicht alles zu verdanken? Ein abgelegter Rock des Vaters ergibt einen Surtout. Und jeden Tag der Woche erhält er einen Freitisch. Das heißt, er darf, um Gottes Willen, bei 7 Familien die Abfälle des Mittagessens verschlingen. Folgt im Buch die genaue Schilderung Tag für Tag solcher Marter. Es ist leider keine Zeit, sie sämtlich analysierend durchzugehen. Bezeichnend dieses, dass am Ende nur 2 aus der Reihe als erträglich übrig bleiben. Der am Montag beim Garkoch, also in der Gastwirtschaft, wo Anton das Essen einfach hingestellt bekommt, wie jeder andere Kunde auch, und niemand sich um ihn kümmert. Und der am Dienstag beim Schuster Schanz. wenn es Reiser je nicht fühlte, dass er fremdes Brot aß, so an diesem gastfreundlichen Tisch, wo er oft nachher seines Kummers vergessen hat und mit heiterer Miene wieder wegging, wenn er traurig hingegangen war. Denn mit dem Schuster Schanz vertiefte er sich immer in philosophische Gespräche, bis die alte Mutter sagte, »Nu, Kinder, so hört doch einmal auf und lass das liebe Essen nicht kalt werden.« Oh, was war der Schuster Schanz für ein Mann? Von ihm konnte man mit Wahrheit sagen, dass er vom Lehrstuhl die Köpfe der Leute hätte bilden sollen, denen er Schuhe machte. Was Anton später wohl als die tiefste Weisheit in den Vorlesungen der Metaphysik hörte, darüber hatte er oft schon stundenlang mit dem Schuster Schanz gesprochen. Dies Verzeichnis von Reisers Freitischen und den Personen, die sie ihm gaben, ist nicht so unwichtig, wie es manchem beim ersten Anblick vielleicht scheinen mag. Es kam bei seinem Fleiß und den Fortschritten, die er an irgendeinem Tage tun sollte, sehr viel darauf an, was er für eine Aussicht auf den anschließenden Mittag hatte. Ob er gerade beim Schuster Schanz oder bei der bösen Frau Filter essen musste. Ergo verfällt bei nur zwei noch dazu ungünstig verteilten übrig gebliebenen warmen Mahlzeiten pro Woche allmählich sein Leib. Von den Mitschülern verkehrt kaum einer mit ihm. Den meisten ist er zum Spott mit seiner steif verschüchterten Miene und dem Kleid aus Flicken. An einen alten mürrischen Lehrer, den Kantor Winter, schließt sich das armselige, vernachlässigte Menschenkind an. Den ersten, der es einigermaßen menschlich traktierte. Eine Liebeserklärung, wie es verschämter und rührender kaum eine gibt. Reiser suchte sich auf alle Weise in der Achtung des Kantors immer fester zu setzen. Dies ging so weit, dass er auf einem öffentlichen Spaziergang, wo der Kantor hinzukommen pflegte, mit einem aufgeschlagenen Buche in der Hand auf und nieder ging, um die Blicke seines Lehrers auf sich zu ziehen. Dazu in einer Dachkammer schlafen. Und man verkenne ja nicht die Wirkung leerer Balkengespinste auf ein fantasievoll wehrloses Kind, völlig isoliert, von den Mitschülern verhöhnt. Für Schreckensmänner gibt es nun einmal den Begriff der Kameradschaft nicht. Aber das weiß er damals noch nicht. Jedenfalls sind alle Voraussetzungen gegeben, zu dem Beamten und Studienräten so befremdlich verhassten, unregelmäßigen Lebenswandel. Seine Fingernägel sind die des gefolterten Nervösen, abgebissene, unruhige Klauen. Schon jetzt hat er alle Gleichgültigkeit des Intellektuellen gegen Dreck, wie sie uns von so vielen geistig sehr tätigen Struwelpetern überliefert ist. Nachdem er zum ersten Mal 3 Tage ohne zu essen hingebracht, drang der Hunger mit Ungestüm auf ihn ein. Er rannte mit dem Kopf gegen die Wand und wütete und tobte und war der Verzweiflung nahe. So wie sein Körper immer weniger Nahrung erhielt, verlosch allmählich seine ihn sonst noch belebende Fantasie. Und sein Mitleid über sich selbst verwandelte sich in Hass und Bitterkeit gegen sein eigenes Wesen. Wenn er auf die Straße ging und die Leute mit Fingern auf ihn zeigten, seine Mitschüler ihn verspotteten und hinter ihm herzischten oder Gassenbuben ihre Anmerkungen über ihn machten, so biss er die Zähne zusammen und stimmte innerlich in das Hohngelächter mit ein, das er hinter sich her erschallen hörte. Um sich von dem Zustande des tödlichen Aufhörens aller Wirksamkeit zu retten, nahm er zu kindischen Spielen wieder seine Zuflucht, insofern dieselben auf Zerstörung hinausliefen. Er machte sich eine große Sammlung von Kirsch- und Pflaumenkernen, setzte sich damit auf den Boden und stellte sie in Schlachtordnung gegeneinander. Die schönsten darunter zeichnete er durch Buchstaben oder Figuren, die er mit Tinte darauf malte, vor den übrigen aus und machte sie zu Heerführern. Dann nahm er einen Hammer und stellte mit zugemachten Augen das blinde Verhängnis vor, indem er den Hammer bald hier, bald dorthin fallen ließ. Wenn er dann die Augen wieder öffnete, so sah er mit einem geheimen Wohlgefallen die schreckliche Verwüstung. Wie hier ein Held und dort einer, mitten unter dem unrühmlichen Haufen gefallen war und zerschmettert dalag. So beschäftigte er sich oft den halben Tag. Und seine ohnmächtige, kindische Rache am Schicksal, das ihn zerstörte, schuf sich auf die Art eine Welt, die er wieder nach Gefallen zerstören konnte. Und doch war seine Gemütslage noch erträglich, sobald er sich nur erst wieder für seine Kirsch- und Pflaumensteine interessieren konnte. Ehe er aber auch das konnte, wenn er sich hinsetzte und mit der Feder Züge aufs Papier malte oder mit dem Messer auf den Tisch kritzelte, das waren die schrecklichsten Momente, wo sein Dasein wie eine unerträgliche Last auf ihm lag. Und wiederum weiß er nur ein Mittel dagegen. Das Lesen war ihm so zum Bedürfnis geworden, wie es den Morgenländern das Opium sein mag. Wenn es ihm an einem Buche fehlte, so hätte er seinen Rock vertauscht, um nur eines zu bekommen. Aber wodurch ihm das Lesen von Romanen und Komödien zu einem so notwendigen Bedürfnis geworden war, alle die Schmach und Verachtung, wodurch er schon von Kindheit an aus der wirklichen Welt verdrängt worden war, darauf zurückzugehen, hatte seine Denkkraft damals noch nicht Stärke genug. Darum machte er sich selbst unbillige Vorwürfe. 3 Tage, wo er einmal ununterbrochen mit sich zufrieden war, zeichnete er als eine große Merkwürdigkeit in seinem Leben auf. Des Abends, wenn es dunkel wurde und er sicher war, von niemandem gesehen, noch von irgendeinem Menschen angeredet zu werden, machte er einen Spaziergang auf dem Wall um die Stadt. Und weiter, so wie er mühsam über die dürre Heide vor dem Walde im gelben Sande fortwanderte, umzog sich der Himmel immer trüber, indes ein feiner Staubregen seine Kleidung durchnässte. Als er in den Wald kam, schnitt er sich einen Dornenstock und wanderte weiter fort. Da kam er an ein Dorf und machte sich eben allerlei süße Vorstellungen von dem Frieden, der in diesen ländlichen Hütten herrschte, als er in einem der Häuser ein paar Leute, die wahrscheinlich Mann und Frau waren, zanken hörte. Auch ein Kind schreien. Solche einsamen, meist nächtlichen Spaziergänge werden ihm immer vertrauter und angenehmer, bis er zuletzt sogar eine Fußreise von Hannover bis Bremen wagt. Das einsame Wandern fing an, ihm so lieb zu werden. Wenn es dunkel wurde, so betrachtete er den vor ihm sich hinschlängelnden Weg, auf den er beständig sein Augenmerk heften musste, gleichsam wie einen treuen Freund, der ihn leitete. Wie sich ein Wanderer an seinen Weg hält, so getreu wie der Weg dem Wanderer. Dies Ideenspiel verfolgte er im Gehen, und das Einförmige der Gegend bei der umgebenden Dunkelheit und des immerwährenden Fußaufhebens verschwand ihm unmerklich und machte ihn nicht verdrießlich. Endlich wird der Direktor der Schule auf einige Gedichte aufmerksam, die Anton deklamiert, die dazu von einem anscheinend unbekannten Verfasser stammen. Und so ist es auch. Sie sind von ihm selbst. Von diesem Augenblick an datiert eine bedeutsame Änderung in Antons Dasein. So viel Beifall mischt der Herr Direktor in seinen ehrerbietigen Tadel, dass die Mitschüler mit größerer Achtung auf ihn zu sehen beginnen. Aber es ist zu spät. Am wohlsten fühlt er sich nicht unter Gebildeten oder Kameraden, sondern unter einer sehr bemerkenswerten und verehrungswürdigen Menschenklasse, den, nennen wir sie so, intelligenten Handwerkern, die durch Ungunst der Umstände vom Erwerb einer umfassenden wissenschaftlichen Bildung ausgeschlossen, dennoch in späterer Zeit einzig geleitet von einem lodernden Intellekt, sich geistiger Dinge zu bemächtigen suchen. Unterwegs unterrichtete ihn Winter, wie er sich bei dem Essigbrauer benehmen, dass er nicht guten Abend und, wenn er wegginge, nicht gute Nacht sagen sollte. Dann kamen sie auf der langen Osterstraße, die voller altfränkische Häuser ist, durch den großen Torweg, über einen langen Hof in das Brauhaus, wo der Essigbrauer hinten hinaus sein abgesondertes Revier hatte, in welchem die Fässer in einem großen Verschlag, wo beständig eingeheizt war, reihenweise nebeneinander standen, so dass sie eine Art von langen Gängen bildeten, in welchen man sich verlieren konnte. Wenn man hier sprach, so schallte es dumpf wieder. Da nun niemand zu sehen war, fing Winter an zu rufen, Ubi. Und eine Stimme in der Ferne antwortete, Hick. Sie gingen darauf in das eigentliche Brauhaus, dicht neben dem Revier, wo die Fässer lagen. Der Essigbrauer, in seinem weißen Kamisol und blauen Schürze, mit aufgestreiften Ärmeln, stand am Fenster und schrieb. Er wäre gleich fertig, sagte er. Darauf gab er an Winter ein Papier, worauf einige lateinische Verse standen, die er soeben für ihn verfertigt hatte. Der Essigbrauer schien Reisern ein Mann von ungefähr 30 Jahren zu sein. In jeder Bewegung seiner Muskeln, in dem zuckenden Blick seiner Augen, schien sich in sich selbst zurückgedrängte Kraft zu äußern. Erst schien er sich gar nicht um Reiser zu bekümmern, sondern sprach mit Winter über einige neue Musikalien und andere Sachen, wobei er kein Wort anders als Plattdeutsch sprach und sich doch dabei so richtig und edel ausdrückte, dass man mit Vergnügen und Bewunderung an seinen Lippen hing, wie Reiser nachher oft erfahren hat. Weil es schon ein ziemlich kalter Herbstabend war, führte der Essigbrauer seine beiden Gäste in seinen geheizten Saal, wo die langen Reihen Fässer standen und wo er ihnen eine Art von süßem, sehr wohlschmeckendem Bier vorsetzte. Da die Rede auf einen gemeinschaftlichen Bekannten fiel, der sehr viel Drolligtes und Sonderbares an sich hatte, fing der Essigbrauer an, den ganzen Charakter dieses Mannes mit sternscher Laune bis auf das kleinste Detail zu schildern. Hernach las er etwas aus dem Tom Jones mit solchem Ausdruck und einer so wahren und richtigen Deklamation vor, dass Reiser nicht leicht irgendwo eine bessere Unterhaltung gefunden hat. Er besuchte nun Kunze, so hieß der Essigbrauer, fast alle Abende und fand sich hier, wenn sie bei der hängenden Lampe, zwischen den Fässern, am warmen Ofen, auf ihren hölzernen Schemeln saßen, so glücklich und vergnügt, als er noch nie gewesen war. Immer tiefer wurzelnde Neigung fasst er allmählich zum Schauspielerstand. Denn das Theater deucht ihm eine angemessenere, natürlichere Welt als die, die ihn umgibt. Außerdem hat er neben sich noch das verführerische Beispiel, wie mit ihm zusammen einer der namhaftesten deutschen Mimen aufwächst, Iffland. So sehr steigert sich in ihnen diese Leidenschaft, dass sie beide etwa gleichzeitig, wenn auch nach verschiedenen Richtungen, die Schule und Hannover verlassen, um sich Theatertruppen anzuschließen. Während es Iffland für immer gelingt, trifft Anton Reiser in dem Augenblick in Leipzig ein, wo der Direktor mit der Kasse durchgegangen ist und das ganze Unternehmen sich auflöst. Anton hat nun einmal kein Glück, so dass er froh sein muss, an der damaligen Universität Erfurt eine Freistelle zu finden. Wiederum ist seine Situation dort nicht angetan, ihn gesellig, auch nur im normalen Sinn, zu stimmen. Eines Abends warf er sich mit den Kleidern aufs Bett und blieb die Nacht und den ganzen folgenden Tag in einer Art von Schlafsucht liegen, aus der ihn erst am Abend des folgenden Tages, wo es gerade Weihnachten war, ein Bote von seinem Gönner, dem Regierungsrat Springer, weckte, dessen Frau an Reisern ein sehr großes Weihnachtsbrot zum Geschenk übersandte. Dies war nun gerade, was ihn in seiner unwiderstehlichen Schlafsucht noch bestärkte. Er schloss sich mit diesem großen Brot ein und lebte 14 Tage davon, weil er nur wenig genoss, indem er Tag und Nacht, wo nicht in einem immerwährenden Schlafe, doch die letzten Tage ausgenommen, in einem beständigen Schlummer im Bette zubrachte. Hierzu kam nun freilich der Umstand, dass er kein Holz hatte, um einzuheizen. Er hätte aber auch nur ein Wort sagen dürfen, um dies Bedürfnis zu befriedigen, wenn es ihm nicht gewissermaßen selbstlieb gewesen wäre, den Mangel des Holzes als Beweggrund zu dieser sonderbaren Lebensart vorschützen zu können. Wenn er daher die gefrorenen Fenster ansah, so war ihm dies der angenehmste Anblick, weil er dadurch genötigt wurde, immer noch einen Tag länger im Bette zu bleiben. Sein großes Brot auf dem Tische betrachtete er wie ein Heiligtum, dass er so sehr wie möglich schonen musste, weil von der Dauer dieses Brotes mit die Dauer seines glücklichen Zustandes abhing. Natürlich ist er solcher Gestalt, wie alle Schreckensmänner, ein asoziales Element. Allerdings nicht im Sinne des Nationalsozialismus, was ja bei dessen meisten Definitionen von Asphaltliterat bis zu entarteter Kunst nur ein Lob ist. solchen Heilschlafes Antons Fantasie wieder zu arbeiten beginnt, so sind es keine reizenden Bilder, die sie erzeugt. Sich selbst überlassen bringt sie Träume hervor, etwa von einsamen Wüstenwanderungen. Lautlos klappern die Schuhe. Nur zuweilen foppt ein Ringelreihen spotternder Mitdämonen. Und auch wenn er seine Energien bewusst auf ein Thema zu richten beginnt, kommt ihm keine Erleichterung. Es mag ja sonnige Naturen geben, die sich Erlebnisse von der Seele zu schreiben verstehen, etwa wie man einen oberflächlichen Fleck aus dem Gewande entfernt. Wo aber der ganze Stoff durch und durch schwarz gefärbt wurde, ist dergleichen nicht möglich. Da gilt vom Schreiben, dass es entzählt. Folglich ist auch bei Anton Reiser nicht nur die Wahl des Gegenstandes höchst bezeichnend, der dazu weit über seine Kräfte, nicht nur seine damaligen, hinausgeht, sondern vor allem auch seine Art der Behandlung. Er würde in dieser Abgezogenheit völlig glücklich gewesen sein, wenn ihn sein Gedicht über die Schöpfung nicht gequält hätte, welches machte, dass er oft wieder in eine Art Verzweiflung geriet. Was ihm die meiste Qual machte, war die Beschreibung des Chaos, welche beinahe den ganzen ersten Gesang seines Gedichtes einnahm und worauf er mit seiner kranken Einbildungskraft am liebsten verweilen mochte, aber immer für seine ungeheuren und grotesken Vorstellungen keine Ausdrücke finden konnte. Er dachte sich eine Art von falscher, täuschender Bildung in das Chaos hinein, welche ihm nu wieder zu Traum und Blendwerk wurde. Eine Bildung, die weit schöner als die wirkliche, aber eben deswegen von keinem Bestand und keiner Dauer war. Eine falsche Sonne stieg am Horizont herauf und kündigte einen glänzenden Tag an. Der bodenlose Morast überzog sich unter ihrem trügerischen Einfluss mit einer Kruste, auf welcher Blumen sprosten, Quellen rauschten. Plötzlich arbeiteten sich die entgegenstrebenden Kräfte aus der Tiefe empor, der Sturm heulte aus dem Abgrunde, die Finsternis brach mit all ihren Schrecknissen aus ihrem verborgenen Hinterhalt hervor und verschlang den neugeborenen Tag wieder in ein furchtbares Grab. Die immer in sich selbst zurückgedrängten Kräfte bearbeiteten sich mit Grimm, nach allen Seiten sich auszudehnen und seufzten unter dem lastenden Widerstande. Die Wasserwogen krümmten sich und klagten unter dem heulenden Windstoß. In der Tiefe brüllten die eingeschlossenen Flammen. Das Erdreich, das sich hob, der Felsen, der sich gründete, versanken mit donnerndem Getöse wieder in den alles verschlingenden Abgrund. Mit dergleichen ungeheuren Bildern zerarbeitete sich Reisers Fantasie in den Stunden, wo es ihn aus der Gesellschaft der Menschen auf Böden und in Dachkammern trieb. An der Stelle, wo er auch Erfurt wiederum hastig verlässt, um sich, wenn möglich, in Leipzig einer Theatertruppe anzuschließen, bricht diese grandioseste nicht nur der deutschen, sondern aller Selbstbiografien ab. Nicht umsonst haben ihm ja Goethe und Schiller übers Grab dies ihr Xenion nachgerufen: Unter allen, die von uns berichten, bist du uns der Liebste. Der Rest seines Lebens sei sehr kurz skizziert. Die Theatertruppe in Leipzig hat sich soeben aufgelöst. Nach kurzem Umherirren gerät er durch Vermittlung eines reisenden Herrenhuters für wenige Monate in die Brüdergemeinde nach Barby und von da weiter zur Universität Wittenberg, wo er nach zweijährigem Studium zum Magister promoviert. Ein akademischer Grad, der dadurch geadelt wird, dass ihn auch Lessing besaß. Anschließend zieht ihn der Ruf einer eben erst frisch gegründeten famösen Erziehungsanstalt von dannen und es ergibt sich das immer interessante Schauspiel des Zusammenstoßes zweier Schreckensmänner. Er wird Unterlehrer am Philanthropien Basedows. Nun ließen sich auch an diesem gleichermaßen dieselben grausamen Jugenderlebnisse demonstrieren wie an unserem Anton Reiser. Vom finster grausamen kleinen Handwerkervater an bis zur versoffen psychopathischen Mutter und so weiter in widerlichster Parallelität. Basedows quälende Unbeständigkeit, die periodisch wiederkehrenden Depressionen, die abnorme krankhafte Reizbarkeit, sein wilder Jähzorn, die marktschreierische Betriebsamkeit, auch seine Trunksucht, bei unleugbar vorhandenen, weit überdurchschnittlichen Geistesgaben, alles wäre der gleichen Ableitung fähig. Und nun kollidiert ein solcher mit einem gleichermaßen bösartigen, unversöhnlichen, giftigen und grillenhaften Geist. Das Ergebnis? Nach kürzester Frist trennen sie sich wieder. Die literarische Verarbeitung wird später Moritzens zweites hochbedeutsames Produkt ergeben. Er wird Lehrer zu Berlin in immer aufsteigender Karriere. Zuletzt gar Professor an der Akademie, wo dann Schüler wie Ludwig Tieck und Alexander von Humboldt zu seinen Füßen sitzen. Denn seine Wirkung auf die Zeitgenossen war nicht gering. Einmal abgesehen davon, dass ihm Friedrich der Große auf 6 ihm gewidmete Gedichte hin allerhuldvollst zurückschrieb: Bemühten sich alle deutschen Dichter, ihren Stil so zu bilden wie ihr, so würde die deutsche Sprache bald mit anderen Sprachen wetteifern können. Wobei ich allerdings ausdrücklich hervorheben möchte, dass ein Lob des großen Friedrich, zumindest in dieser Hinsicht, in den Augen des Kenners einem Vernichtungsurteil gleichkommt. Aber so erkannte ihn die wichtigste Stimme der Zeit an. Ich hätte nie gewagt, meine Iphigenie in Jampen zu übersetzen, wäre mir nicht in Moritzens Prosodie ein Leitstern erschienen. Und weiter nach monatelangem römischen Beisammensein urteilte derselbe Goethe: Er ist wie ein jüngerer Bruder von mir, von derselben Art. Nur da vom Schicksal verwahrlost und beschädigt, wo ich begünstigt und vorgezogen bin. Genau das ist es auch. Der Geist ist der gleiche. Bloß eben, das Milieu war ungünstiger. Endlich hatte er erreicht, was er als Knabe ersehnt hatte. Den Umgang mit den bedeutendsten Geistern seiner Zeit. Wenn abends im Mendelssohnschen Hause Lessings Nathan vorgelesen wurde und der alte Weise mit dem Homerkopf selbst die Hauptrolle übernahm, dann war Moritz entweder der Tempelherr oder Sultan Saladin. Salomon Maimon, der Kant-Kritiker, wurde sein Freund. Die neu geschnittene Ungerfraktur wurde an den ersten Bogen von Moritzens Cäcilie erprobt. Auf Fußreisen besuchte er Wieland, Claudius, Schiller, an dem er sich zuvor in einer bösen, schwachen Stunde kritisch versündigt hatte. Wohl auch den Dr. Barth mit der eisernen Stirn, bei dem es ihm ausgezeichnet gefiel. Ganz so verächtlich kann der nicht gewesen sein. Eines seiner schönsten Verdienste war, dass Moritz einen Großen unserer Literatur entscheidend ermutigt und gefördert, vielleicht sogar uns überhaupt erhalten hat. Jean-Paul. Der sandte ihm, an einem Verleger verzweifelnd, das Manuskript seines ersten großen Romans, Der unsichtbaren Loge, nach Berlin. Handgeschrieben, und das ist wahrlich keine kleine Zumutung. Aber schon 12 Tage später empfing Jean-Paul diese Antwort. Und wenn Sie am Ende der Erde wären und müsste ich 100 Stürme aushalten, um zu Ihnen zu kommen, so flieg ich in Ihre Arme. Wo wohnen Sie? Wie heißen Sie? Wer sind Sie? Ihr Werk ist ein Juwel. Und zu so wohltuenden Worten gesellte sich die Tat. Wenig später konnte der blutarme Jean-Paul der erstaunten Mutter die Rolle mit 100 Dukaten in Gold in die Schürze legen. Aber zurück zu Moritz selbst. Lassen wir seine Grillen, Schwächen und Schrullen. Und er hatte deren nicht wenige. Wenn wir eintraten, lag er halbnackt auf dem Sofa ausgestreckt, der bei Tage sein Stuhl, des Nachts ein Bette war. Oder er saß in einen Pelz gehüllt am glühend heißen Ofen. Selten ging er aus. Und wenn er notwendig auswärts zu tun hatte, nahm er einen Wagen, weil er sich einbildete, zu schwach zum Gehen zu sein. Infolge der furchtbaren Entbehrungen seiner Jugendjahre beginnen sich Mangelkrankheiten aller Art bemerkbar zu machen. Das Haar geht ihm früh aus. Brustbeklemmungen stellen sich ein. 2 Tage liegt er krank. Am 3., es war der 26. Juni 1793, nachmittags zwischen 5 und 6 Uhr, nimmt ihn im 36. Lebensjahr Holzmeiers Truhe auf. Gemäß jenem alten Liedchen, das er oftmals Freunden vorgesummt hatte. Durch Wind und Wetter und Regen und Schnee, über Meer und See sucht Walter die Perle der Ruhe. Unermüdet jagt er dem verlorenen Kleinode nach. Nirgends kann er es finden. Ermattet sinkt er endlich nieder und, indem er seine trübe geweinten Augen auf immer schließen will, blinkt ihm die Perle der Ruhe. Sag an, wo hauset der köstliche Schatz? Wo sonst? als in Holzmeiers Truhe. Was bleibt, ist das Werk. Im Fall Moritz besteht dieses Werk aus zwei Büchern. Alles andere, und ob es über 50 Titel sind, groß und klein ineinander gerechnet, ist Quantité negligeable. Seine einst gerühmte Prosodie, die Götterlehre, die Reisen in England und in Italien nicht minder als seine Sprachlehren und selbst das Schicksalsdrama Blunt oder Der Gast. All das sind größtenteils Brotarbeiten, hastig ums liebe Geld geschrieben. Wer eine Bude auf dem Markt hat, muss eben schreien. Oft sind die Thesen von ausgezeichneter Unfruchtbarkeit, wie seine mancherorts gerühmte Abhandlung über die bildende Nachahmung des Schönen, deren Titel, was auch Herder und Schiller sofort anstarren, ja schon als Programm fragwürdig genug ist. Dieser ganze Papierwust ist mit Recht in der Versenkung verschwunden. Was aber durch alle Zeiten hindurch seinen Wert besitzen wird, ist einmal der heute so ausgiebig, obwohl längst nicht genug zitierte Anton Reiser, ein Buch, wie es kein anderes Volk der Erde besitzt. Und weiterhin das wenig umfangreiche Stück vom Andreas Hartknopf mit der noch weit sibyllinisch kürzeren Fortsetzung Andreas Hartknopfs Predigerjahre. Über dieses wichtige und gewichtige Stück kann man an den wenigen Stellen, wo es überhaupt erwähnt wird, die absonderlichsten Urteile hören. Da soll es bald mystisch gemeint sein, bald freimaurerisch, bald eine Allegorie. In Wahrheit ist es weiter nichts als eine Fortsetzung des Anton Reiser. Ein ausgesprochener Schlüsselroman, wenn auch so gut wie noch nicht entziffert. Und vor allem ist es die gehässig-geniale Kampfschrift eines Schreckensmannes gegen den anderen, Moritz gegen Basedow, der darin als Satan Hagebuck erscheint, schwarzborstig, tückisch und versoffen. I love a good hater. Schön ist das Stück, voll tiefsinniger Einzelheiten, die erst neuerdings langsam wieder gewürdigt zu werden beginnen. Leider ist ohne genaues Studium der personellen Verhältnisse am Dessauer Philanthropien keine befriedigende Entschlüsselung möglich. Wer ist der einsilbig gute Gastwirt Knapp? Und wer ist der befreundete Grobschmidt Kersting? Dass sich unter Sophie Erdmund Heil Moritzens erste Berliner Geliebte verbirgt, ist klar. Aber im Einzelnen spottet die geniale Satire heute noch der Enträtselung, ebenso wie die Orte, an denen sie spielt. Ribbeckenau oder Gelnhausen-Dessau. Dennoch ist das Buch der größten poetischen Schönheiten voll, wie es eben nur der Racheakt eines Fürsten der Schreckensmänner sein kann. Eine Trauung wird geschildert. Auch hieraus wird Moritzens Einstellung zur Religion sichtbar. Die Zähne schlotterten dem alten Pfarrer im Munde. Mit beiden Händen fasste er das hundertjährige Formular, das eiserne Klammern hatte, und las die Flüche des Alten Testaments dem neuen Ehepaar vor. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Beim Rettichessen müssen Sie an Karl Philipp Moritz denken. Mit einer feierlichen Miene schälte Hartknopf ihn ab, schnitt runde Scheiben davon und, indem er langsam und nachdenkend die Salzkörner darauf streuete... Streuete, nicht streute. Nur bei einem weiteren E sieht man die Körner richtig rieseln. Und die erste Scheibe mir darreichte, blickte er mich ernsthaft an und sagte, so oft ihr solches tut, so tut's zu meinem Gedächtnis. Wieder treffen wir Zeichen der äußersten Vereinzelung, wie schon im Anton Reiser. Er horchte auf den Tritt seiner Füße im Sandwald und stand zuweilen still und machte mit seinem Stabe Figuren in den Sand. Mit dieser Handlung begannen die fürchterlichsten Stunden seines Lebens. Dies war das Zeichen der gänzlichsten Leerheit. Mit bewaffnetem Munde dekretiert er, und es ist kein geringer Tiefsinn. Das höchste Studium des Psychologen sind die Hilfsverben. Leider ist der Andreas Hartknopf vom rein dichterischen Standpunkt aus dem Reiser zumindest ebenbürtig, vielleicht gar überlegen, dem Durchschnittsleser unzugänglich. Während der Anton Reiser immerhin drei Neudrucker erlebt hat, obwohl längst ein Taschenbuch davon fällig wäre, ist der Hartknopf samt seiner Fortsetzung lediglich einmal, 1786 bis 90, erschienen. diese 200 Seiten durch eine billige Handausgabe nicht nur dem Forscher, sondern auch dem Genießenden wieder erreichbar zu machen, wäre ein Unternehmen zum 200. Geburtstage seines Verfassers mehr als angebracht. So reichlich wuchern die genialen Bücher in unserem Deutschland wahrlich nicht, als dass man auch nur eines davon leichtfertig dürfte ausgehen lassen.